Kundgabe 2146. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.11.1941. Kampf gegen Christus. Beistand Gottes. Zweifel. Werkzeug. Es werden sich nur wenige Menschen finden, die in der Zeit des Kampfes gegen Christus mutig und offen für ihn eintreten. Denn der Glaube an den Beistand Gottes ist zu gering und also fürchten die Menschen für ihr Leben und für ihre Freiheit. Und sie geben zuletzt selbst ihren Glauben dahin, weil sie ihr Leben mehr lieben als ihre Seele. Und es werden sich nur wenige getrauen, so zu reden, wie sie denken. Und es werden nur wenige den Beistand Gottes erbitten und ohne Furcht Jesus Christus bekennen vor aller Welt. Doch diese wenigen sind stark im Glauben. Sie wissen, dass nun die Zeit gekommen ist, die der Herr ankündigte bei seinem Wandel auf Erden. Die Zeit, da er wieder zur Erde herniedersteigt, um die Menschheit wieder zu erretten aus tiefster Not. Sie wissen, dass die Mitmenschen in großer Not sind und dass ihnen Hilfe gebracht werden muss. Und sie erkennen klar ihre Erdenaufgabe und suchen sie zu erfüllen. Also müssen sie frei und offen reden, dass das Denken der Mitmenschen angeregt und zu freiem Entscheid veranlasst wird. Sie dürfen nicht ängstlich um die Auswirkung ihres Handelns fragen. Sie müssen sich frank und frei bekennen zu Gott und also seinen Willen zuerst erfüllen, bevor sie einer anderen Verpflichtung nachkommen. Und nun werden sie auf harte Proben gestellt werden. Es wird das göttliche Wort zerpflückt werden in einer Weise, dass nichts mehr zurückbleibt und auch der gläubige Mensch von Zweifeln befallen wird, ob der Echtheit der Lehre Christi. Und in dieser seelischen Not wird er selbst sich äußern und denen Kraft bringen, die wankelmütig werden, weil er ihren Willen, ihm zu dienen, erkennt. Und nun ist der Mensch nur ein Werkzeug in den Händen Gottes. Denn er führt aus, was Gott will. Er redet und handelt nach Gottes Willen. Und er fürchtet nicht die Welt und ihre Macht, sondern stellt sich unter göttlichen Schutz. Und das ist seine Stärke. Denn wer mit Gott in den Kampf zieht, der wird jeglichen Widerstand besiegen. Er wird stark sein, wo andere schwach werden. Er wird reden, wo andere schweigen. Er wird wirken, auch wenn es verboten ist. Und er wird wissen, dass er recht handelt und dass er nicht anders handeln kann. Denn ihm sagt es die innere Stimme, was er tun und lassen soll. Amen.